Und wir gaben Musa ja als Offenbarung ein: Zieh bei Nacht mit meinen Dienern fort und schlage ihnen einen trockenen Weg durch das Meer. Du befürchtest weder eingeholt zu werden, noch hast du Angst,